Da und dort konnte Bastian einen Blick in verschiedene Werkstätten von Handwerkern werfen, und alle waren mit dem Herstellen geflochtener Dinge beschäftigt. Sie machten Schuhe, Krüge, Lampen, Tassen, Regenschirme, alles aus diesem Flechtwerk. Und niemals arbeitete einer allein, denn alle diese Dinge konnten nur durch die Zusammenarbeit mehrerer hergestellt werden. Es war ein Vergnügen zuzusehen, wie geschickt sie einander in die Hände arbeiteten und einer immer die Tätigkeit des anderen ergänzte. Dabei sangen sie meist eine einfache Melodie ohne Worte. Die Stadt war nicht sehr groß, und so hatte Bastian bald ihren Rand erreicht, und der Anblick, der sich ihm hier bot, zeigte unverkennbar, dass es sich um eine Seefahrerstadt handelte, denn hier gab es hunderte von Schiffen jeder Form und Größe. Doch war es eine ziemlich ungewöhnliche Seefahrerstadt, denn alle diese Schiffe waren an riesigen Angelruten aufgehängt und schwebten leise schwankend eines neben dem anderen über der Tiefe, in der die weißen Nebelmassen hinzogen. Übrigens schienen auch diese Schiffe allesamt aus Korbgeflecht zu bestehen und hatten weder Segel noch Masten noch Ruder oder Steuer. Bastian hatte sich über ein Geländer gebeugt und blickte auf das Nebelmeer hinunter. Wie hoch die Pfähle waren, auf denen die Stadt ruhte, konnte er aus den Schatten sehen, die sie im Schein der Sonne auf die weiße Fläche dort unten warfen. Noch hörte er eine Stimme neben sich sagen, »Steigen die Nebel bis auf die Höhe der Stadt, dann können wir in See stechen. Tags zehrt die Sonne den Nebel auf und der Meeresspiegel sinkt. Das wolltest du doch wissen, Fremder, nicht wahr?« Neben Bastian standen drei Männer an das Geländer gelehnt, die ihn sanft und freundlich anblickten. Er kam mit ihnen ins Gespräch und erfuhr, dass diese Stadt den Namen Iskal trug oder auch Korbstadt genannt wurde. Ihre Einwohner hießen Iskalnari. Das Wort bedeutete etwa die Gemeinsamen. Von Beruf waren die drei Nebelschiffer. Bastian wollte seinen Namen nicht nennen, um nicht erkannt zu werden, und sagte, er hieße Einer. Die drei Seeleute erklärten ihm, dass sie überhaupt keinen Namen für jeden Einzelnen hätten und das auch gar nicht nötig fänden. Sie seien alle zusammen die Iskalnari, und das genüge ihnen. Da es gerade Mittagsessenszeit war, luden sie Bastian ein, mit ihnen zu gehen, und er nahm dankbar an. In einem nahegelegenen Gasthaus setzten sie sich zu Tisch, und während der Mahlzeit erfuhr Bastian alles über die Stadt Iskal und ihre Bewohner. Das Nebelmeer, das bei ihnen der Skaidan hieß, war ein riesiger Ozean aus weißem Dunst, der zwei Teile Phantasiens voneinander trennte.